Hey, ja. Also wie gesagt, es gibt noch Hafenwasser, sind leider nur noch wenige Gebinde da. Und Dankeschön. Darf es vielleicht noch ein bisschen mehr sein? Selbstbedienung. 1 Euro, wie immer. Super. Ja. Ja. So, komm, Flausi, jetzt halt dir den Verkehr nicht auf. Mach jetzt hier die letzte Viertelstunde. Komm, also bitte jetzt hier. Hey, gib dem Mann jetzt alles. Und der Hübi kommt jetzt mit dem Hut und macht jetzt quasi für sich nochmal einen schönen Reibach. Ja, also wenn Hübi kommt, auf jeden Fall was reinschmeißen. Das ist für die Rente. Vorab nochmal, also Tommy war heute krank. Rudi hat die Moderation übernommen und ich finde, Rudi hat es gut gemacht. Aber Rudi ist jetzt total durch. Ich fand's scheiße, aber egal. Ich hab ja nur versucht, das so zu machen, wie der Tommy sonst immer macht. Tommy ist einfach unerreichbar. Tommy ist unerreichbar. Nein, Tommy ist unerreichbar. Hoffentlich ist der demnächst wieder da. So, haben wir jetzt alle zusammen. Alter, André. Der Mann, der jeden Akkord sofort heraushört. Ansgar, Ischinska und jede Tonart. Wuppa! Und auch jede Tonart, die Master Hab dabei hat. Vielen Dank und tschüss. Ja, dann geh auch. Frage an Hübi Köpperlein oder. Sehr kollegial, danke. Sehr die kollegial. Ich bin frei für Fred. Wie immer, sehr schön. Fred macht gleich noch Musik. Vorteil, ne? Ja. Yeah, das ist gut, Fred wenn man so ist aus heute der DJ. Das ist sehr gut, wenn man so aus der Tiefe kommt. Ja, läuft hier. Irgendwann taucht dann alles wieder. So. Du kannst gerne noch alleine machen. Ja, ne, alles zusammen. Wie gesagt, ja. Ja, ich kann auch draußen weiter spielen, aber wir haben noch einen Song gewonnen. Aber hast du gut gemacht, da.